Ein Sträfling stürzte sich wie in Raserei auf ihn. Raskolnikow erwartete ihn ruhig und schweigend. Nicht einmal seine Augenbrauen zuckten, kein Zug seines Gesichts rührte sich. Der Wachsoldat konnte sich noch rechtzeitig zwischen ihn und den Angreifer stellen, sonst wäre Blut geflossen. Unerklärlich war für ihn auch die Frage, warum hatten sie alle Sonja so lieb gewonnen? Sie hatte sich bei ihnen nicht eingeschmeichelt. Sie begegneten ihr selten, nur zuweilen bei der Arbeit, wenn sie auf einen Augenblick kam, um nach ihm zu sehen. Indessen kannten sie Sonja alle schon, wussten auch, dass sie ihm gefolgt war, wussten, wie sie lebte und wo sie wohnte. Geld hatte sie ihnen nicht gegeben, auch keine besonderen Dienste erwiesen. Nur einmal zu Weihnachten hatte sie für das ganze Gefängnis eingesammelte Geschenke gebracht, Pasteten und Brezeln. Aber allmählich hatte sich zwischen ihnen und Sonja ein näheres Verhältnis entwickelt. Sie schrieb für sie Briefe an die Verwandten und sandte sie mit der Post ab. Die Verwandten, die zur Stadt kamen, hinterließen auf Anweisung der Gefangenen die für sie mitgebrachten Sachen und sogar Geld bei Sonja. Ihre Frauen und Geliebten kannten Sonja und besuchten sie. Und wenn sie zu Raskolnikows Arbeitsplatz kam oder einem Sträflingstrupp, der zur Arbeit ging, begegnete, nahmen alle die Mütze ab und grüßten sie. »Mütterchen Sofia Semjonowna, du bist doch unsere liebe Mutter, du Sanfte, Barmherzige«, sagten dann diese rohen, gebrandmarkten Sträflinge zu diesem kleinen, schmächtigen Wesen. Sie lächelte ihnen zu und erwiderte den Gruß, und alle liebten ihr Lächeln. Sie liebten sogar ihren Gang, wandten sich um, nur um ihr nachzusehen, wie sie ging, und lobten sie. Sie lobten sie sogar dafür, dass sie klein war. Ja, sie wussten gar nicht mehr, wofür sie sie noch loben sollten. Man ging sogar zu ihr, um sich von ihr kurieren zu lassen. Raskolnikow lag die halbe Fastenzeit und die ganze Osterwoche im Krankenhaus. Schon während der Genesung begann er, sich seiner Träume zu erinnern, die er im Fieber gehabt hatte. Ihm träumte in der Krankheit, dass die ganze Welt dazu verurteilt war, einer schrecklichen, unerhörten und nie dagewesenen Seuche, die aus den Tiefen Asiens über Europa kam, zum Opfer zu fallen. Alle sollten zugrunde gehen, außer einigen sehr wenigen Auserwählten. Es waren seltsame neue Trichinen aufgetaucht, mikroskopische Lebewesen, die sich in den Menschenleibern einnisteten. Aber diese Lebewesen waren Geister, begabt mit Vernunft und Willen.